Kundgabe 5114. Empfangen durch Beata Dudde am 25.04.1951. Ich kam zu den Meinen, und die Meinen nahmen mich nicht auf. Ich kam zu den Meinen, und sie nahmen mich nicht auf. Sie erkannten mich nicht. Selten nur werde ich von den Menschen erkannt, so ich ihnen in den Weg trete. Und darum nehmen sie auch meine Gabe nicht an als göttliches Geschenk, oder sie achten es nur gering. Ich aber will erkannt werden von den Menschen, auf dass sie auch meine Gnadengabe recht verwerten und sie anwenden zu ihrem Seelenheil. Wie oft klopfe ich vergeblich an, und ihre Herzenstür bleibt verschlossen vor dem, der ihnen das Beste bringt, der ihnen ein Geschenk darbieten will, das unnennbaren Wert hat. Sie gewähren mir keinen Einlass, sie wollen mich nicht anhören und lehnen also das Kostbarste ab, wenngleich sie es dringend benötigen. Ich kam zu den Meinen, und die Meinen nahmen mich nicht auf, denn sie erkannten mich nicht. Viele wollen zu den Meinen gehören, sie dünken sich zu meiner Kirche gehörig und kennen doch nicht meine Stimme, wenn ich als guter Hirt sie sammeln will und sie locke und rufe. Sie erkennen nicht meine Stimme und bleiben mir fern. Meine Schafe aber erkennen die Stimme ihres Hirten, weil es Worte der Liebe sind, die ich den Meinen aus der Höhe zuleite, denen, die das Herz öffnen und mich eintreten lassen, so wie ich Einlass begehre. Wenige nur sind es, die mich erkennen, doch die Fähigkeit dazu hätten sie alle, so sie dazu willig wären, ihren Vater von Ewigkeit zu suchen, denn von ihnen würde ich mich finden lassen. Doch das Verlangen nach mir ist zu gering, und darum vernehmen sie auch nicht mein Wort, den Beweis meiner selbst und das sichtbare Zeichen meiner Liebe zu den Menschen. Und so es ihnen von Mitmenschen nahegebracht wird, fehlt ihnen der Glaube und also auch das Verständnis für meine Liebe und Gnade, die ihnen ein Mittel zuwendet, um auf Erden zum Ziel zu gelangen, zur Vereinigung mit mir durch die Liebe. Leicht verständlich ist alles für die Meinen, die mich zu sich reden lassen und das Empfangene auch verwerten nach meinem Willen. Ihnen kann ich mich nahen und mich ihnen erkenntlich machen, und sie zweifeln nicht mehr an mir. Sie werden mich aufnehmen jederzeit in ihre Herzenswohnung und mein Wort hören direkt. Und sie werden mein Wort im Herzen bewegen und tätig werden nach diesem. Und sie werden auch mein auf Erden gesprochenes Wort verstehen, dass mein Reich nicht von dieser Welt ist. Denn nun erkennen sie das Reich Gottes. Sie erkennen den Vater, der zu den Seinen kommen will und von den Menschen nicht erkannt wird, weil sie ohne Liebe dahingehen. Wer aber tätig ist nach meinem Wort, der hat die Liebe in sich und wird durch sie zum Erkennen geleitet. Er folget meinem Ruf, weil er mich selbst erkannt hat. Amen.